6 Stunden hat das Schweizer Parlament diskutiert. Dann war endlich klar, Väter sollen 2 Wochen bezahlten Vaterschaftsurlaub bekommen. Bis jetzt war es nur ein Tag. Männer können den Urlaub in den ersten 6 Monaten nach der Geburt eines Kindes am Stück oder auch tageweise nehmen. Arbeitnehmer, Männer- und Frauenorganisationen hatten 2016 eine Initiative für 4 Wochen Vaterschaftsurlaub gestartet. Für viele Schweizer Politiker war das aber zu viel. Die 2 Wochen waren dann der Kompromiss. Auch diesen kritisieren viele konservative Politiker. Für sie ist das zu lang. Sie finden, Väter sollen dafür ihren normalen Urlaub nehmen. Denn alles andere ist ihrer Meinung nach schlecht für das Land und seine Wirtschaft. Der neue Vaterschaftsurlaub kostet ca. 224 Millionen Franken, ca. 205 Millionen Euro. Die zahlen zu 50% die Arbeitgeber und zu 50% die Arbeitnehmer, beide über Lohnbeiträge. Das ist auch beim Mutterschaftsurlaub so, der 14 Wochen dauert. Elternzeit oder Elterngeld, wie in anderen europäischen Ländern, gibt es in der Schweiz bis jetzt nicht. Text 1. Was wollten die Organisationen mit ihrer Initiative eigentlich erreichen?